In unserer Reihe True Crime bringen wir heute das Hörspiel Genua 01 von Fausto Paravidino. Der Autor erzählt darin von den Geschehnissen während des G8-Gipfels in Genua im Sommer 2001. Während sich die Staatschefs der wichtigsten Industrieländer trafen, demonstrierten 300.000 Menschen friedlich für eine gerechtere Weltpolitik. Doch die italienische Polizei reagierte hart und ließ die Gewalt eskalieren. Nach diesem G8-Gipfel wurde Genua zum Symbol für die blutigste Bilanz einer No-Global-Demonstration. Der junge Italiener Carlo Giuliani wurde von einem Carabiniere erschossen. Hunderte Menschen wurden verhaftet und verletzt. Das Hörspiel basiert auf dem gleichnamigen Theaterstück, einer bitteren Bestandsaufnahme der Ereignisse, die Fausto Paravidino im Auftrag des Londoner Royal Court Theatre schrieb. Wenn jemand auf meinem Ausweis liest, geboren in Genua, fragen Sie mich jetzt mit einer Mischung aus Mitleid und Wut. Warst du da? Ich war nicht da. Ich auch nicht. Und du? Ich schon. Ich auch. Ich weiß. Genua war eine Stadt und ist es immer noch, trotz allem. Aber es ist auch ein Ort der Erinnerung geworden. Er steht für andere Dinge. Die Macht, die sich selbst feiert. Der Widerstand, der sich formiert. Die Tragödie, die alles verdeckt und aufdeckt. Als Ort der Tragödie ist es auf der Höhe von Theben. Doch spielt sie sich in der Gegenwart ab. Sie kann auch nicht als Metapher zelebriert werden und verlangt, jeden Tag komplett neu geschrieben zu werden. Die Tragödie muss sich nicht darstellen, weil sie ist. Die Protagonisten der Tage in Genua, ihre Helden, können noch nicht zu Theaterfiguren werden, weil sie noch zu sehr Menschen sind. Deshalb müssen die Menschen sprechen. Dies ist eine Erzählung von wirklichen Menschen in der Gegenwart. Freunde, Journalisten. Über Genua sind schon so viele Bücher geschrieben und so viele Filme gemacht worden. Sie beginnen alle gleich. Das hier will keine getreue Rekonstruktion der Geschehnisse in Genua sein, sondern ein Bericht von dem, was ich persönlich beobachten konnte. Normalerweise beginnen sie mit dem Prolog. Genua 01 von Fausto Paravidino, aus dem Italienischen von Georg Holzer. Musik: Ludwig van Beethoven und Hamann. Regie: Martin Zülker. Prolog. Die Tragödie muss sich nicht darstellen. Die Staatsmacht schon. Auch die demokratische. So wird der G8-Gipfel erfunden, das Fest der Mächtigen, bei dem sich die Acht ihre Macht selbst bescheinigen und zeigen, wie mächtig sie sind und wie gut sie sich verstehen. Folgende Herren haben sich selbst eingeladen. Bush, Putin, Chirac, Schröder, Berlusconi, Blair, Koizumi, Chrétien. Sie haben absolut nichts Wichtiges zu entscheiden. Die ihrer Meinung nach wichtigen Entscheidungen könnten so unbequem werden, dass es besser ist, sie aus dem Scheinwerferlicht zu nehmen und sie an beigeordnete Organe wie die Welthandelsorganisation, die Weltbank oder den Internationalen Währungsfonds zu delegieren. Die Aufgabe, der Sie sich gegenübersehen, lautet Publicity machen. Zeigen, dass das, was über unseren Köpfen und außerhalb unserer Kontrolle entschieden wird, zu unserem Besten geschieht. Der Zeremonienmeister ist Berlusconi, Silvio, der Vorsitzende des italienischen Ministerrats, der von Publicity etwas versteht. Bei ihm beruht alles auf zwei grundlegenden Punkten. Erstens, gut aussehen. Zweitens, die Heftigkeit der Auseinandersetzung so anheizen, dass er den 7 Partnern und dem Volk seine Muskeln zeigen kann. Er teilt Genua in 3 Zonen ein. Die innere ist die rote Zone, wo der Gipfel stattfindet. Dort kommt niemand rein, außer mit einem Passierschein, der nur an Bewohner ausgegeben wird. Wer aber in der roten Zone wohnt, sollte besser verschwinden. Die Läden müssen offen bleiben, damit Genua nicht wie eine Geisterstadt aussieht. aber sie werden nichts verkaufen, weil nur Journalisten und Polizisten und Regierungschefs unterwegs sind. Er lässt die Durchgänge in der roten Zone mit Absperrungen aus Zement schließen, auf denen 3 bis 5 Meter hohe Netze angebracht werden. Und auf den Dächern der Häuser postiert er Scharfschützen, die seltsame Schatten auf die Straße werfen. Er verdeckt die Fassaden der Häuser, die ihm nicht gefallen, mit Abbildungen von Häusern, die ihm gefallen. Ganz nach seinem persönlichen neoklassizistischen Geschmack. Aus dem Genueser Gefängnis lässt er 600 oder 700 Häftlinge in andere Anstalten verlegen, um entsprechend viele Schlafplätze zur Verfügung zu haben. Dasselbe geschieht in den Krankenhäusern. Es werden 200 Plastiksäcke bestellt, um entsprechend vielen eventuellen Leichen nicht unvorbereitet gegenüberzustehen. In der roten Zone werden künstliche Zitronen mit Nylonfäden anstelle der echten Zitronen befestigt, die wegen eines Problems mit dem nördlichen Breitengrad ihre volle Reife noch nicht erreicht haben. Genua ist von 18.000 Polizisten besetzt. Um Genua herum werden Raketenabwehrgeschütze postiert. Auf den umliegenden Hügeln die Rückkehrer von der KFOR aus dem Kosovo. Im Golf von Genua die Froschmänner, die Amphibienpolizisten, die die Großen vor einem eventuellen Angriff von Godzilla verteidigen sollen. Berlusconi bittet die Bevölkerung von Genua, die Wäsche nicht auf den Balkonen aufzuhängen, um kein schlampiges Bild von der Stadt zu vermitteln. Eine der Protestparolen lautet daraufhin Fuori le mutande. Raus mit den Unterhosen! Viele Genueser beteiligen sich an diesem Protest und veranstalten die erste revolutionäre große Wäsche in der Geschichte unserer Republik. Der Luftraum über der Stadt wird geschlossen und die rote Zone wird auch gegen die Signale mobiler Telefone abgeschottet. Weil die Fernsteuerung für die Bomben auf derselben Frequenz gesendet wird. Berlusconi wählt höchstpersönlich das Menü für seine Gäste aus und das Schreibset, das ihm geschenkt wird. Er setzt die in Italien schon sehr populäre Strategie ein, Spannungen aufzubauen. In den Tagen vor dem Gipfel tauchen plötzlich kleine Päckchen mit Sprengstoff und seltsame Meldungen über mögliche Angriffe der Globalisierungsgegner mit infizierten Blutkonserven auf. Diese kleine Inszenierung kostet 130 Millionen Euro. Berlusconi erklärt stolz, er habe Genua verwandelt, indem er alte Häuser abgerissen und stattdessen neue aufgebaut hat. Darauf antwortet Pericou, der Bürgermeister von Genua. Ja, er hat's gemacht wie der Zauberer Zurli. Mich erinnert das eher an Mobutu. Mobutu? Den mit der Leopardenmütze. In Kinshasa, anlässlich des historischen Kampfes zwischen George Foreman und Muhammad Ali, tat Zeremonienmeister Mobutu, den man ansonsten als blutrünstigen Diktator kannte, alles dafür, die Stadt aufzumöbeln, um vor den Journalisten gute Figur zu machen. Man sagt, dass es im Stadion, das man auf dem Boden früherer Gefängnisse gebaut hatte, während des Kampfes noch nach Blut stank. Mich erinnert das alles an Mobutu. Nun ist alles bereit für den ersten Akt und für alle weiteren. Erster Akt. Donnerstag. Ankunft der Globalisierungsgegner. Sie greifen nicht vom Meer aus an und fordern auch nicht die Raketenabwehrgeschütze heraus, sondern der überwiegende Teil kommt mit dem Zug. Die Zahl der in Genua zusammengekommenen No-Globals stellt eine Heerschar von 200.000 Personen, die den verrufensten internationalen Terrororganisationen angehören. Grüne und Umweltschützer. Ärzte ohne Grenzen. Amnesty International. Die altkommunistische Refondazione Comunista darf nicht fehlen. Soziale Zentren. Die Organisation der Hausbesetzer. COBAS. Räte Lilliput. Anglikanische Ordensschwestern. Archie. Manitese. Antiimperialistische Gruppen und die KUP. Ignacio Ramonet. Der Direktor des subversiven Blattes Le Monde Diplomatique. Attac, die Gruppe von Bernard Casson und Susan George. Das ist die französische Vereinigung, die mit Le Monde Diplomatique verbunden ist und die sich für eine gerechtere Weltwirtschaft einsetzt. Insbesondere für die Einführung der Tobin-Steuer auf internationale Kapitalbewegungen. José Bové, der französische Bauer, der gegen die genetischen Manipulationen im Ernährungssektor protestiert. Er ist kürzlich verurteilt, weil er einen McDonalds mit Kuhscheiße eingeschmiert hat. Big Moo. Big Moo. Big Moo. Emergency, die von Gino Strada geführte Organisation, die sich um die Opfer von Antipersonenminen kümmert und eine Anti-Minen-Kampagne führt, die den Vereinten Nationen sehr gut gefällt. Bush dafür, umso weniger. Und dann sind da noch ein paar Leute, die zu keiner Vereinigung gehören und vielleicht nicht einmal die Ziele der Bewegung kennen. Vorausgesetzt, die Bewegung hat überhaupt gemeinsame Ziele. Ja, es gibt einen Haufen Leute, die sich von den acht Großen nicht vertreten fühlen. Und vielleicht auch nicht von den Linksdemokraten, sondern die einfach nach Genua gekommen sind, um zu sehen, was diese Bewegung ist. Und ob man an ihr teilnehmen kann. Ob es da genug Platz für alle gibt. Die Vereinigungen, mehr als 700 Gruppen, haben unterschiedliche Geschichten und mehr oder weniger weit zurückliegende Ursprünge. Die Bewegung, zu der sie sich zusammenschließen, ist etwa 10 Jahre alt. Geboren in Seattle. Und weitergeführt in Davos. Porto Alegre. Prag. Nizza. Neapel. Göteborg. Zusammengenommen ist das, so anarchisch und desorganisiert es auch sein mag, die größte Bewegung mit einer kritischen Haltung gegenüber dem unhaltbaren kapitalistischen und postkolonialen System, die nicht kommunistischer Prägung ist. Die einzige nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Eine große Ansammlung von Gruppen und Ideen, denen sich jeder anschließen kann, der in der derzeitigen Weltordnung eine Krankheit sieht. Die Vereinigungen und Demonstranten werden immer mehr, weil sie bei aller Verschiedenheit viele Gemeinsamkeiten entdeckt haben. Die Verschiedenheit zum Beispiel. Dass sich nicht von den acht vertreten fühlen. Ihr G8, wir 6 Milliarden. Der Glaube, dass eine andere Welt möglich ist. Die Sicherheit, dass es Dinge gibt, die von diesen acht sicher nicht verteidigt werden. Also müssen wir sie verteidigen. Die Umwelt. Die kulturellen Unterschiede. Die Menschenrechte. Das Abkommen von Kyoto. Und das über die Ächtung der Landminen. Es gibt Probleme wie Hungersnöte oder AIDS, die der Vorsitzende des italienischen Ministerrats Unannehmlichkeiten nennt und verspricht, dass auch von Ihnen gesprochen wird. Doch auf der Tagesordnung des Gipfels steht der Raketenabwehrschirm im Weltraum, der uns vor den Angriffen der Marsmännchen schützen soll, weiter oben. Die Bewegung heißt Antiglobalisierung. Aber es ist schwierig zu definieren, was die Globalisierung ist. Und das Etikett No Global ist eher eine Erfindung der Medien, die von den Demonstranten weniger so gesehen wird. Schließlich sind sie in Wirklichkeit die Ersten, die von der Globalisierung Gebrauch machen. Naja, es ist eine Bewegung, die weltweit agieren will und das Internet als wichtigstes Kommunikationsmittel verwendet. Die Bewegung nimmt die nachteiligen Aspekte der Globalisierung ins Visier, die am meisten dem Kolonialismus ähneln. Einer der augenfälligsten ist, dass der Weltmarkt auf der Ausbeutung der Ressourcen an Energie, Umwelt und Menschen in der dritten Welt von Seiten der ersten Welt beruht. Unter der geschickten Regie von Welthandelsorganisation und Weltbank macht sie Gewinne, indem sie eine ausbeuterische Logik anwendet. Die westlichen Regierungen liefern sich ein Rennen um das höchste Bruttoinlandsprodukt und sehen die Politik nur noch als Wettstreit der wirtschaftlichen Verwaltung. Gemäß den Regeln des wilden Kapitalismus aus den USA, die sich als erste über diese Regeln hinwegsetzen, weil sie über eine ausreichende militärische Potenz verfügen, um vor aller Kritik gefeit zu sein. Wir sprechen von Bruttoinlandsprodukt und von Entwicklung und erschrecken, weil der Absatz von Autos zurückgeht. Und dabei haben 1,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu Trinkwasser. Die Weltpolitik der großen 8G ist eine Wirtschaftspolitik der Ausbeutung. In diesem Sinne essen sie trainierte Alpesto. Das Kind, das mit einer Antipersonenmine hochgeht, ist eine Unannehmlichkeit. Die Minenproduktion eine Ressource. Die Antiglobalisierungsbewegung fordert eine andere Politik. Deshalb existiert sie. Deshalb organisiert sie eine große Demonstration, um von jener anderen und möglichen Welt zu sprechen. Um einen Dissens auszudrücken. Um zu sehen, zu wie viel man ist. Um sich weniger allein und weniger bescheuert vorzukommen. Um zu singen und zu tanzen. Am Donnerstag geht alles gut. Man singt und tanzt. Es gibt den Umzug der Migranten. Es gibt Konzerte. Polizisten mischen sich unter die Leute, gehen herum, beobachten. Andere stehen abseits. Einer von ihnen schaut aus einem gepanzerten Fahrzeug heraus und erklärt der Journalistin Conchita de Gregorio von La Repubblica, dass die morgen angreifen. Das Fest ist ein Ablenkungsmanöver. Sie haben Pistolen, infiziertes Blut und Beutel mit Säure. Der Polizist ist über die Angriffstechniken der No Globals gut unterrichtet. Der Unterricht wurde in Rom von Beamten der Polizei von Los Angeles gegeben. Es regnet. Thank you. Zweiter Akt. Freitag. Am nächsten Tag, wie erwartet, greifen sie an. Ja, am nächsten Tag, wie erwartet, griff die Polizei die unvorbereiteten Demonstranten an und begann die ersten Verletzten zu zählen. Die Sonne scheint. Es regnet nicht mehr. Freitag ist der Tag der thematischen Plätze. Verschiedene Gruppen verabreden sich auf den Genueser Plätzen um die Rote Zone. Die Cobas sind auf der Piazza Paolo da Novi, entlang dem Corso Buenos Aires. Sie sind an diesem Tag die Ersten, die Gäste haben. Um 9 Uhr morgens sind da ein paar schwarz vermummte Typen, die auf den Platz kommen, um Pflastersteine und Straßenschilder einzusammeln. Die Cobas versuchen, sie wegzujagen. Das ist unsere Piazza. Unsere Demonstration ist friedlich. Dabei fangen sie sich nur ein paar Ohrfeigen ein. Die Polizei bildete eine Kette am Beginn des Corso Buenos Aires, an der Corte Lambruschini. Sie waren also 300 Meter von der Piazza Paolo da Novi entfernt und wandten ihr den Rücken zu. Keiner weiß, was sie da überwachten. Vielleicht die Container, die in der Nacht auf mysteriöse Weise auf der Piazza Brignole aufgetaucht waren und imposante Barrikaden darstellten. Die Herren, die den Cobas Ärger machten, heißen Black Blocks. Die Black Blocks werden einhellig als die bösen Buben des G8-Gipfels von Genua angesehen. Vor Genua hat man von den Black Blocks nicht viel gewusst. Die Polizei hat behauptet, rein gar nichts von ihnen zu wissen. Die Verwaltung der Provinz Genua behauptete, ein bisschen mehr von ihnen zu wissen und deshalb die Polizei gewarnt zu haben, die sich aber an nichts erinnert. Die Black Blocks geben keine Interviews und sind nicht organisiert. Es sind Gruppen von Einzelnen, die sich bei Demonstrationen treffen und alles kurz und klein schlagen. Sie kleiden sich schwarz und operieren mit vermummten Gesichtern. Sie sind verschiedener Nationalität und zerstören die Symbole des Kapitals. Banken und Supermärkte, McDonalds und teure Autos. Das machen sie seit einiger Zeit, sodass inzwischen bei allen Gipfeln, auch in Genua, die McDonalds-Filialen ihre Firmenlogos bis zur Unkenntlichkeit verpacken. Ihr Vorgehen ist das Schlimmste, was passieren kann und rechtfertigt jede Art von Repression. Ein Kommentar zu den Geschehnissen vom Freitag im Internet. Nicht unterschrieben. Schande, ich rate euch nie, in meiner Stadt zu demonstrieren und vor allem nicht die Scheibe meines Geschäfts einzuschlagen, das mich Jahre und Jahre der Mühe und Schulden gekostet hat. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Aber ich schließe nicht aus, dass ich mir die No-Global-Kapuze überziehe und mir Gerechtigkeit verschaffe. Man hört Trommeln, die einen bedrohlichen Klang haben. Sie verwenden ungeeignete Waffen. Bretter aus den Gerüsten, Steine von den Straßen, Benzin aus den Motorrädern. Aber in Genua waren die Black Blocks ganz anders als auf den früheren Demonstrationen. Sie haben es geschafft, sich auf praktisch alle thematischen Plätze zu drängen, die keinen eigenen Ordnungsdienst hatten. Kein einziges Mal sind sie von der Polizei aufgehalten worden. Ein paar von ihnen hat man aus Polizeiautos aussteigen sehen, bevor sie sich an die Zerstörung gemacht haben. Es ist natürlich einfach, eine Gruppe von nicht organisierten Einzelnen zu unterwandern. Und natürlich sind die Black Blocks sehr nützlich. Wenn jemand die Auseinandersetzung anheizen will. Vittorio Agnoletto ist der Sprecher des Genoa Social Forum, der Organisation, die das Treffen der No-Globals in Genua organisiert hat. Während der Auseinandersetzungen des nächsten Tages begeht er den taktischen Fehler, vor den Ordnungskräften zu erklären, er habe die Black Blocks aus Polizeiautos steigen sehen und dafür auch Fotos als Beweise. Polizei und Carabinieri erhalten zahlreiche Hinweise auf den Weg und die Handlungsweise der Black Blocks, greifen aber nicht ein. Als die Black Blocks ans Marassi-Gefängnis kommen, finden sie zahlreiche Polizeifahrzeuge vor, die das Gefängnis bewachen. Doch die Carabinieri überlassen den Black Blocks das Feld, die ungestört das Gefängnis angreifen. Der Kommandant der Carabinieri vor dem Marassi-Gefängnis wird später erklären, dass sie auf die Molotow-Cocktails der Black Blocks mit Salven von Tränengas reagiert haben, dass sie aber angesichts der erdrückenden Überzahl der Angreifer schließlich zum Rückzug gezwungen wurden. Aus dem Filmmaterial von Davide Ferrario, der vor Ort war, ergibt sich eindeutig, dass die Black Blocks, etwa 30 Leute, keine Molotow-Cocktails werfen und die Carabinieri nur 2 Tränengassalven abschießen, von denen die eine im Wasser landet. Dann treten sie den Rückzug an. Eine junge Frau läuft durch Genua, schwarz gekleidet, wie das ihrem persönlichen Geschmack entspricht. Sie kommt an einer Gruppe Polizisten vorbei. Sie rufen ihr zu: Hey, bist du einer von uns? Ein vermummter, schwarz gekleideter Mann hält ein Fahrzeug der Carabinieri auf, geht ihm entgegen, brüllt irgendwas, gestikuliert. Die Carabinieri bleiben stehen, ziehen sich zurück. War es nur ein Individuum mit einer außergewöhnlichen Ausstrahlung? Warum waren die Black Blocks, die man bei anderen Demonstrationen gesehen hat, vor allem Engländer und Österreicher? Und hier in Genua sprechen sie praktisch alle römischen Dialekt. Warum sind sie sonst nur in kleinen Gruppen aufgetreten und hier immer mindestens zu 30? Wie schaffen sie es, Genua so gut zu kennen, dass sie eine Ausweichroute finden? Sich in alle über die Stadt verteilten thematischen Plätze einschleichen und dabei nie angegriffen oder verprügelt werden. Während sich ein aufmerksamer Beobachter diese seltsamen Fragen zu stellen beginnt, bricht in der Via Tolemaide die Hölle los, etwa um 3 Uhr nachmittags. Die Carabinieri attackieren den Zug der Ungehorsamen, unter ihnen die Tutti Bianche, auf dem mit der Polizei vereinbarten Weg. Geschützt von primitiven Rüstungen aus Karton und Schaumgummi gehen die Tutti Bianche in die Demonstration. Vorn gedeckt durch eine Schutzwand aus Plastik, gehen über den Corso Europa und den Corso Gastaldi zur Via Tolemaide. Die Via Tolemaide ist leicht abschüssig. Die Demonstranten haben rechts einen Bahndamm. Der da schon immer war. Links die Häuser. Die schon seit dem 18. Jahrhundert da stehen. Vor sich eine Kette von Carabinieri. Und das ist freilich eine Überraschung. Die Carabinieri halten den Kopf des Zuges auf der Höhe des Corso Torino auf und beginnen mit Tränengas zu schießen. Die Plastikwand der Tutti Bianche gibt bald nach. Der Zug kann nicht zurück, weil er sehr lang ist. Die Letzten sind noch im Corso Gastaldi und wissen nicht, was in der Via Tolemaide passiert. Es gibt keine Ausweichmöglichkeiten zu den Seiten wegen der Eisenbahn und den alten Häusern. Diejenigen, die zu weit weg sind, um vom Tränengas oder vor Schreck blind zu werden, fragen sich, warum die Carabinieri sich zum Angriff auf den Zug entschlossen haben und warum sie es auf diese Weise tun. Denn ohne Fluchtweg kann sich der Zug nicht von alleine zerstreuen. Zumindest nicht, ohne mit der Luftabwehr in Konflikt zu geraten. Also sind die Carabinieri unaufmerksam oder sie wollen eine gewalttätige Reaktion der Demonstranten provozieren, die in der Falle sitzen. Diese Reaktion lässt nicht lange auf sich warten. Steine fliegen, Barrikaden werden aufgebaut. Die Carabinieri weichen mal zurück, mal greifen sie an. Die Ungehorsamen sind nicht bewaffnet. Den ganzen Vormittag lang kam es am Carlini aus den Megafonen. Tatsächlich erweist sich ihre Kostümierung im Angesicht der gepanzerten Fahrzeuge als völlig ungeeignet. Die Polizei gesellt sich zu den Carabinieri, die versuchen, den Zug mit Tränengas zu sprengen, mit Einsatzkommandos. Die Polizei benutzt die Hydranten. Sie setzen Wasserwerfer ein. Die Demonstranten zerstreuen sich und ziehen sich zurück, spielen mit den Polizeifahrzeugen Stierkampf. Die Fahrzeuge der Carabinieri spielen Autoscooter. Ein Panzerfahrzeug der Polizei fährt absichtlich in ein umgekipptes Auto. Einfach so. Um etwas kaputt zu machen. Um zu zeigen, dass es gepanzert ist. Ein Fahrzeug der Carabinieri bleibt stehen und springt nicht mehr an. Der Fahrer ergreift die Flucht. Als die anderen Carabinieri das sehen, folgen sie ihm. Das Fahrzeug wird in Flammen überlassen. Auf der Piazza Alimonda bleibt ein Land Rover der Carabinieri an einem Müllcontainer hängen. Ein Junge nähert sich dem Land Rover mit einem Feuerlöscher in der Hand. Ein Carabiniere schießt ihm 2-mal in den Kopf. Im Alter von 23 Jahren stirbt Carlo Giuliani auf der Piazza Alimonda. Marco Placanica, Dienstanwärter bei den Carabinieri, wird im Alter von 20 Jahren auf der Piazza Alimonda zum Mörder. Ein Polizist rennt hinter einem Demonstranten her und brüllt aus vollem Hals: Du hast ihn umgebracht mit deinem Stein. Ihr habt ihn umgebracht. Während der Blutfleck auf dem Asphalt größer wird, hebt ein Journalist eine Pistolenpatrone auf. Die Polizisten stellen sich im Quadrat um die Leiche. Gianfranco Fini, der Chef der Alleanza Nazionale, der postfaschistischen Regierungspartei, verkündet unmittelbar danach, der Carabiniere habe in Notwehr gehandelt. Was Hellsicht und ein außerordentliches Gefühl für Timing beweist, wenn man die Trägheit der Stadtverwaltung bedenkt, die noch ein Jahr später in diesem Punkt unsicher ist. Gerüchte kommen in Umlauf, wer der Tote gewesen ist. Ein Ausländer. Ein Punk. Einer von den Black Blocs. Ein Drogensüchtiger. Die Nachricht gelangt ins Innere der Roten Zone. Nach Versailles. Ein Unterstaatssekretär kommt auf Berlusconi zu mit den Worten: Herr Präsident, es gibt den Toten. Nicht einen Toten, den Toten. Den, den man erwartet hat. Am Abend lächelt Bush und erklärt: Genoa is very nice. Sie fragen ihn, ob er von dem Toten gehört hat. Er setzt sein trauriges Gesicht auf und verkündet: Oh yes, it's tragic. Der Tote heißt Carlo Giuliani, geboren in Rom, wohnhaft in Genua, ist 23 Jahre alt, lebt mit seiner Freundin in einer kleinen Wohnung in der Nähe seiner Eltern und wollte an diesem Tag ans Meer fahren. Aber im letzten Moment entschied er sich, mit seinen Freunden zur Demonstration zu gehen. Warum interessiert es uns, was wirklich auf der Piazza Alimonda passiert ist? Warum sind wir nicht mit der Einsicht zufrieden, dass außer den vielen Leuten, die friedlich in Genua protestiert haben, auch ein paar Gewalttätige da waren, von denen einer in einer Paniksituation durch eine etwas übertriebene Notwehr zu Tode gekommen ist? Das klingt plausibel und wir würden uns damit zufrieden geben, wenn wir nicht den dringenden Verdacht hätten, dass das nicht die Wahrheit ist. Wir sind nicht zufrieden mit der Erklärung, dass ein verrückter Fanatiker Kennedy erschossen haben soll. Wir sind nicht zufrieden mit der Erklärung, dass der Anarchist Pinelli an einer Kreislaufschwäche gestorben sein soll. Die Lügen der Staatsmacht passen uns nicht. Also passt es uns auch nicht, dass Carlo von einem Stein getroffen worden sein soll, den Demonstranten geworfen haben. Und uns passt auch nicht das, was sie uns immer noch erzählen wollen. Auf dem berühmten Foto von Martinez, das am nächsten Tag in allen Zeitungen ist, sieht man ganz deutlich den unglaublichen Hulk. 1,65 Meter, der den Feuerlöscher auf das gepanzerte Auto richtet. Dann der Schuss und so weiter und so weiter. Notwehr. Viele Monate später erscheint das gleiche Foto. Diesmal allerdings von der Seite statt von hinten abgelichtet. Carlo Giuliani steht 4 Meter vom Polizeifahrzeug entfernt. 4 Meter? So viel wie von hier nach hier. Aus dem Vergleich der Positionen der anderen Personen auf der Piazza mit anderen Fotos und dem Film, auf dem man den Schuss sieht, ergibt sich, dass genau das der Moment war, in dem sich der Schütze zum Schießen entschlossen hat. Notwehr. In einer anderen Fotoserie sieht man, dass die Pistole schon in der Luft ist, bevor Carlo drohend nach vorne geht. Sie ist auf einen anderen Jungen gerichtet. Der sieht sie und haut ab. Die Pistole bleibt oben. In diesem Moment ist Carlo außerhalb der Schusslinie. Er hebt den Feuerlöscher auf. Vielleicht hat er die Pistole gesehen. Vielleicht will er den Schuss verhindern. 2 Schüsse fallen. Der eine trifft Carlo am Backenknochen. Der andere eine Kirchenmauer. Carlo liegt auf dem Boden. Der Land Rover CC, der angeblich eingekesselt war, setzt sich innerhalb von 4 Sekunden in Bewegung, setzt zurück, rollt einmal über Carlos Körper, legt den ersten Gang ein, rollt noch einmal darüber und entfernt sich. Ein Diesel. Cavataio, der Fahrer des Land Rover, sagt im Verhör auf die Frage, ob er bei seinem Manöver nicht Carlos Körper gespürt hat. Ich dachte, das wäre Müll. Sie fragen ihn, ob er die Schüsse nicht gehört hat. Er antwortet, er habe die Schreie gehört. Die Schüsse hat er nicht gehört. Marco Placanica sagt, ich habe gar nichts gesehen wegen dem Blut und dem Tränengas. Ich habe bloß die Steine gehört, die sie auf uns geschmissen haben. Ich wollte in die Luft schießen. Er spricht weder von Carlo noch vom Feuerlöscher. Notwehr. Placanica weiter. Ich kann mich erinnern, dass ich meine Beretta gesichert und geladen habe. Dann muss ich sie aus Versehen entsichert haben. Und aus Versehen hat sich dann noch meine Hand zusammengekrümmt. 2 Mal, 2 Schüsse. Aufgepasst. Notwehr. Placanica war verletzt. Auf der Piazza Alimonda lief ihm das Blut in die Augen. Es war 17.20 Uhr. Aber erst nach 20 Uhr kommt er ins Krankenhaus mit seiner Wunde, aus der das Blut schießt wie aus einem Springbrunnen. Warum ist er nicht verblutet? Vielleicht hatte er sich nicht auf der Piazza Alimonda verletzt. Und wie hat er sich verletzt? Während man ihm zum Klang von Stiefeltritten beigebracht hat, was auf der Piazza Alimonda wirklich passiert ist. Wer war in dem Land Rover? Placanica hat immer gesagt, dass er in dieses Auto geflüchtet ist, um dem Tränengas CS zu entkommen. Placanica war Grenadier, also für den Einsatz von CS ausgebildet. Placanica und die Polizeigewerkschaft haben erklärt, dass CS schädlich ist. Es ist schlecht für den, der es einsetzt, wie für den, der es abbekommt. Und Placanica ging es schlecht. Er flüchtet in einen Land Rover, in dem nur der Fahrer sitzt. Die Besatzung ist irgendwo anders. Der Kommandant ist nicht zu finden. Dann steigt noch ein weiterer Kollege zu, dem es schlecht geht. Placanica kennt ihn nicht. Cavataio kennt ihn nicht. Nach einiger Zeit lässt die Führung der Carabinieri wissen, dass es sich um Raffone gehandelt hat. Einen jungen Carabiniere, der seit kurzem fest angestellt ist. Jetzt erinnern sich auch Placanica und Cavataio. Ach ja, Raffone war's. Stimmt. Gehen wir nochmal zurück. Carlos Körper am Boden, der Land Rover entfernt sich. Die Carabinieri machen das Quadrat. Erst 15 Minuten später wird Carlos Körper von einem Notarzt der Rettungskräfte untersucht. Das Herz schlägt noch. Guccini? Sie haben ihn aufgehoben und er atmete noch. Sie nehmen ihm den Kopfschützer ab. Er hat eine sehr schwere Kopfverletzung. Unmöglich, dass er sich diese Verletzung vor dem Schuss zugezogen hat. Sie muss ihm in den letzten 15 Minuten zugefügt worden sein. Wahrscheinlich hat ein Carabiniere einen Stein auf ihn geworfen. Du Bastard, du hast ihn umgebracht mit deinem Stein. Carlo Giuliani stirbt auf der Piazza Alimonda an den Folgen seiner Verletzung. Entstanden durch die Reifen eines Land Rover der Carabinieri, einen Schuss und einen Steinwurf an den Kopf. Notwehr! Gute Arbeit. In der Nacht löscht eine Hand das Straßenschild Piazza Gaetano Alimonda aus und schreibt darüber Piazza Carlo Giuliani, ein Junge. Und das ist das Schönste, was zu diesem Thema geschrieben worden ist. Carlo Giuliani war ein Junge. Er war weder Gramsci noch ein Hooligan. Er war ein Junge und ist an diesem Tag gestorben. Er ist mit der Badehose unter den Hosen aus dem Haus gegangen. Kann ja immer mal vorkommen, dass man unterwegs baden geht. Er ist zur Piazza Manin gegangen und hat gesehen, wie die Carabinieri und die Polizei mit Knüppelhieben die Leute traktiert haben. Pazifisten, Katholiken, Damen in fortgeschrittenem Alter, Journalisten. Er ist in die Via Tolemaide gegangen und hat den Krieg gesehen. In der Via Tolemaide bedeckt er sich das Gesicht und schaut sich an, was um ihn herum passiert. Er setzt den blauen Kopfschützer auf. Auf der Piazza Alimonda steht ein Einsatzfahrzeug. Eins von denen, die gerade noch mit Tränengas gespritzt haben, das sich im Verlauf eines Rückzugsmanövers verirrt hat. Im Lauf dieses sinnlosen Kampfes um Geländegewinne, der sich entsponnen hat. Das Fahrzeug wird von den Demonstranten gestürmt. Wir wissen nicht, ob Carlo den Feuerlöscher in die Hand nimmt, um an einem Krieg teilzunehmen. Oder um einen Mann aufzuhalten, vermummt wie er selbst, der gerade schießen will. Er stirbt. Wer weiß, ob Carlo weiß, warum er gestorben ist. Wer weiß, ob wir jemals wissen werden, wer ihn umgebracht hat. Und warum? Die meisten in Italien glauben, dass er ein Hooligan war. Dass er es drauf angelegt hat. Dass ihm, wäre er an diesem Tag zu Hause geblieben, nichts passiert wäre. Dass der Carabiniere recht hatte, auf ihn zu schießen. Dass es besser so war für Carlo. Solange es so geht, stehen die Institutionen nicht in Frage. Und solange die nicht in Frage gestellt sind, sind die Carabinieri geschützt. Und solange sie geschützt sind, haben sie keinen Grund, uns die Wahrheit zu sagen. Und wir werden sie nicht wissen. Dritter Akt. Samstag. Man trifft sich am Abend wieder, wie man sich am Abend zuvor getroffen hat. Reden, debattieren, diskutieren. Der Sinn fürs Tragische ist noch nicht so ausgeprägt. Ein Junge ist gestorben, hast du gehört? Mörder! Hast du gesehen, wie die rangegangen sind? Niemand hat sie angegriffen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Den ganzen Abend Gerüchte, begleitet vom Lärm der Hubschrauber, die über der Stadt kreisen. Agnoletto vom Genua Social Forum erklärt: Wir haben gewonnen, wenn auch unter größten Verlusten. Die Regierung bittet die Demonstranten, nicht zu demonstrieren. Blair wiederholt, was er schon in Göteborg gesagt hat. What we are discussing here is vitally important. Was wir hier diskutieren, ist von vitaler Bedeutung. Bush fügt hinzu, dass niemand diese Demonstranten autorisiert hat, die Armen auf der Welt zu vertreten. Die vertritt er. Der amerikanische Ölscheich. Vergiss es. Auf jeden Fall geht der Gipfel am Samstag weiter. Und auf der Straße sind 300.000 Demonstranten. Ein Strom. Ein Strom, der sich dem Corso Italia hinunterwälzt. Es ist heiß. Es herrschen Wut, Traurigkeit, Rachegelüste. Diesmal sind wir ein Strom. Wir sind sehr, sehr viele. Die Black Blocs schlagen weiter in den Straßen am Meer, alles kurz und klein. Die Polizei beginnt, Tränengas in den Zug zu schießen. Ein Journalist vom dritten Programm fragt, warum. Sehen Sie nicht, wie Drohnen Sie näher kommen? Wir verspritzen das Tränengas, damit Sie ein bisschen weinen müssen. Das beruhigt Sie. Seit wann hat das CS-Gas eine beruhigende Wirkung? Am Anfang des Corso Torino treibt die Polizei den Zug in zwei Teile auseinander. 300.000 Leute versuchen abzuhauen. Die Polizei greift an. Die Carabinieri greifen an. Die Finanzpolizei greift an. Die Demonstranten versuchen, möglichst eng zusammenzubleiben. Wenn sie es nicht schaffen, laufen sie weg. Wenn sie weglaufen, werden sie verfolgt. Wenn sie allein sind, werden sie eingeholt. Zu Boden geworfen und von Gruppen von 5, 6, 10 Polizisten niedergeknüppelt. Schlägereien gibt es auch weit entfernt vom Zug. Opfer der Schläge sind Demonstranten jeden Alters. Frauen und Männer. Alte Leute. Journalisten. Ärzte. Fotografen. 200 Verletzte, die Angst haben, sich versorgen zu lassen, weil die Polizei sie festnehmen würde. Gianfranco Fini ist im Palazzo San Giorgio in Genua. Er will seine Männer ermutigen und ihnen zu ihrer Arbeit gratulieren. Auf die Frage, was er da zu suchen hatte, hat er geantwortet, das sei seine institutionelle Aufgabe. Als man ihn darauf hingewiesen hat, dass dieser Abstecher ins Polizeipräsidium durchaus nicht zu seinen institutionellen Aufgaben gehört, hat er sich anders ausgedrückt. Ich bin nur hingegangen, um einen Gruß zu entrichten. Einen römischen Gruß. Heil Dusche! Nacht. Der Gipfel ist beendet. Die großen Acht sind mit ihrer Arbeit zufrieden. Am nächsten Tag werden sie abreisen. Die Demonstrationen sind beendet. Und auch die Demonstranten werden am nächsten Tag abreisen. Scheint so, als wäre jetzt der Moment, die Fernsehkameras auszuschalten, die Verletzten zu zählen und Bilanz zu ziehen. Aber so weit ist es noch nicht. Die Armando Diaz-Schule ist freundlicherweise dem Genoa Social Forum überlassen worden, das dort sein Hauptquartier eingerichtet hat. Um 23 Uhr sind dort noch ein paar ausgeschaltete Computer und 96 schlafende Demonstranten. Sie kommen mit ausgeschalteten Scheinwerfern und brüllen: Polizei! Dann springt ein gepanzertes Fahrzeug das Eingangstor und ungefähr 200 Carabinieri, Polizisten und Spezialeinheiten in Kampfanzügen stürmen die Schule. Drüber fliegt ein Hubschrauber. Vor dem Tor, das von Polizisten abgeriegelt wird, verlangt eine Masse von Journalisten, Ärzten, Anwälten und Parlamentariern, in die Schule gelassen zu werden, um dort zu dokumentieren, zu kontrollieren und zu helfen. Sie dürfen nicht. Erst als es schon vorbei ist. Aus der Diaz hört man 2 Stunden lang ununterbrochenes Gebrüll. 30 Tragbaren kommen heraus. Blutende Köpfe. Gebrochene Rippen. Durchbohrte Milzen. Für immer verlorene Zähne. Sie sind auf der Basis des Artikels 41 eingedrungen. Hausdurchsuchung wegen Verdachts auf unerlaubten Waffenbesitz. Kein Durchsuchungsbefehl notwendig. Aber auch kein Schlagstock. Man hat noch nie gesehen, dass die Spezialeinheiten Hausdurchsuchungen machen. Sie haben sie auf den Boden geworfen und niedergeknüppelt. Die Vorgesetzten haben gerufen: Passt auf, dass ihr sie nicht umbringt. Jemand hat versucht abzuhauen. Hat er nicht geschafft. Agnoletto, der Sprecher des Genoa Social Forum, will hinein. Natürlich lassen sie ihn nicht. Ein Polizist in Zivil brüllt ihn an. Na, wo sind denn eure Fotos? So lernst du das Maul zu halten. 60 Verletzte. 3 lebensgefährlich. 93 Festnahmen. Die Polizei haut wieder ab. Wir sind fertig. Danke. Sie können rein. Blut überall. Zähne. Alles durchwühlt. Blutlachen und blutige Streifen an den Wänden, auf den Heizkörpern, an den Türen, überall. 2 Mädchen haben sie dagelassen. Sie sitzen in einer Ecke, aneinander geklammert. Eine kann nicht mal weinen, nur mit Mühe atmen. Die andere fragt: Why? Why? Why? Keine Ahnung. Am nächsten Tag melden die ersten Presseagenturen. Durchsuchung in der Diaz. Ein Polizist verletzt. Später berichtigen sie. Der Polizist ist nicht verletzt. Ihm geht es gut. Von den Ordnungskräften ist als Motivation ihres Angriffs immer wieder der Messerstich genannt worden, den ein Demonstrant einem Polizisten zugefügt hat. Die Demonstranten haben gewalttätigen Widerstand gegen Beamte geleistet. Der Messerstecher konnte fliehen und sich unter die anderen mischen. Er wurde nie identifiziert. Es war dunkel. Draußen war es dunkel, innen war es hell erleuchtet. Das sieht man auf dem Filmmaterial. 10 Monate später hat das Gutachten der Polizei aufgedeckt, dass der Einstich in der Weste und in der Uniformjacke nicht übereinstimmten. Die Kleidungsstücke müssen getrennt voneinander gefoltert worden sein. Am Sonntagmorgen präsentiert die Polizei in einer Pressekonferenz die beschlagnahmten Gegenstände. Holzstöcke, 5. Holzhämmer für die Baustelle. 2. Hacken, 1. Aluminiumrohre, 7. Schaufeln, 1. Hämmer, 2. Man nimmt an, dass diese Gegenstände von der Baustelle hinter der Diaz stammen. Doch die Polizei sagt nicht, wo sie die Gegenstände her hat. Außerdem. Schwarze Trainingsanzüge, ordentlich zusammengelegt, nie benutzt, 20. Molotow-Cocktails, 2. Schlüsselbunde, 1. Nietenarmbänder, 4. T-Shirts, keine. Fotoapparate, 15. Mobiltelefone, 3. Thermoskannen, 1. Bücher, 1. Stadtpläne von Genua, 2. Filzstifte, 3. Schwimmbrillen, 17. Messer, 2. Ein Küchen- und ein Fahrtenmesser. Spraydosen, 10. Perücken, 1. Hemden mit der Aufschrift Presse für akkreditierte Journalisten, 1. Homöopathische Tropfen, 1 Fläschchen. Gasmasken, 7. Après-Sun-Lotion, 1. Schienbeinschoner, 6 Paar. Kopfschützer in verschiedenen Farben, 9. Eine Journalistin der BBC darf 2 Fragen stellen. Und? Haben Sie zufällig auch Waffen gefunden? Alles, was wir gefunden haben, liegt hier vor Ihnen. Und 2. Frage. Warum haben Sie eine Thermoskanne beschlagnahmt? Ich bin nicht befugt, diese Frage zu beantworten. Im Juni 2002 erkennt ein Polizist die Molotow-Cocktails wieder, die in der Diaz gefunden wurden. Das sind die, die ich auf dem Corso Italia gefunden und meinen Vorgesetzten ausgehändigt habe. Keine Ahnung, wie die denn in die Diaz-Schule gekommen sind. Ironie der Geschichte. Der Polizist heißt Guaglione. Bürschchen. Ein Bürschchen hat die Molotow-Cocktails gefunden und irgendwie sind sie dann in der Diaz gelandet. Trotzdem ordnet der Haftrichter an, dass 90 der 93 Festgenommenen wieder freigelassen werden. Aber sie sind im Krankenhaus. Aber es ist noch nicht zu Ende. Vierter Akt. Sonntag. Die Polizeikaserne von Bolzaneto liegt in den Hügeln, nicht weit von Genua. Dorthin hat man die Verhafteten aus der Diaz-Schule gebracht. Dorthin sind seit dem Beginn des G8-Gipfels 600 Festgenommene gebracht worden, bevor sie wieder freigelassen oder in umliegende Gefängnisse verlegt wurden. Hier sind nicht mehr die Fernsehkameras vom Freitag. Hier sind nicht mehr die Zeugen, die vor der Diaz standen. Hier können wir nicht hineinschauen. Wir können nichts rekonstruieren. Wir haben nur die Zeugenaussagen von denen, die dort waren. Hier sang die Polizei Lieder und ließ sie von den Verhafteten nachsingen. 1, 2 und 3. Pinochet ist frei. 4 und 5 und 6. Tod dem Judengewächs. 7, 8 und 9. Klatscht das Negerlein. Die Zeugenaussagen der Häftlinge von Bolzaneto erinnern tatsächlich sehr an das Chile von Pinochet. Sie haben uns gezwungen, stundenlang mit dem Gesicht zur Wand und erhobenen Händen stehen zu bleiben. Viele von uns hatten Knochenbrüche. Sie haben mir die Haare ausgerissen und auf mich gepisst. Sie haben mich sexuell belästigt. In die Eier getreten. Sie haben mich in gebrochenem Englisch gefragt, was ist deine Regierung? Ich habe geantwortet, die britische. Da haben sie mich geschlagen. Die richtige Antwort war die Polizei. Ich habe mir nicht die Binde wechseln können. Sie haben meine Brusthaare mit einem Feuerzeug verbrannt. Sie haben Blanko-Unterschriften von mir verlangt, bevor sie mich gehen ließen. Sie haben mir Tränengas mitten ins Gesicht gespritzt. Wir mussten Viva il Duce rufen. Why? Why? Why? Nachher hörte man oft, man müsse auch die Gründe der Polizisten verstehen, nicht nur die der Demonstranten. Auch die Gründe des Knüppels, nicht nur die des Kopfes, den er spaltet. Man hat sich wieder an Pasolini erinnert, der in den Jahren der großen Auseinandersetzung sagte, die wahren Proletarier seien die Polizisten, oft arme Jungen aus dem Süden, die keine andere Wahl hatten, während die Studenten Muttersöhnchen seien und ihm unsympathisch. Vielleicht passt diese Überlegung auch auf den 20-jährigen Carabiniere, der, als er im Krankenhaus vom Tod des Carlo Giuliani erfuhr, unter Schock gefragt hat: Kann ich noch Carabiniere bleiben? Schon weniger gut passt sie auf die Hand, die ihm eine Waffe gegeben hat. Weniger gut passt sie auf die Schläger aus der Diaz-Schule. Auf den, der singen lässt: 1, 2 und 3, Pinochet ist frei. Auf den, der dir in den Mund spuckt und dich vollpisst. Die Gründe der Polizisten, die Gründe der Carabinieri, die Staatsräson. Die Gründe dessen, der denkt, dass angesichts von Randalen auch Mord gerechtfertigt ist. Die Gründe dessen, der denkt, dass einer, der eine Scheibe einschlägt, dieselbe Gewalt ausübt wie einer, der einen Kopf einschlägt. Die Gründe dessen, der denkt, dass es nicht unsere Schuld ist, wenn 3 Milliarden Menschen von weniger als $2 pro Tag leben, sondern ihr Pech. Kurz bevor der Innenminister Scajola aus anderen elenden Gründen zurücktrat, verlangte Carlos Vater von ihm, die Verantwortung zu übernehmen und die Schuld des Staates anzuerkennen. Wenigstens für die Dias, für Bolzaneto und für die Prügeleien auf der Straße. Scajola hat geantwortet, dass der Staat angesichts der Ausschreitungen keine Schuld trage. Dass er die Ordnung schützen müsse. Und dass es, wenn Einzelne unter den Sicherheitskräften ihre Macht missbraucht und Gewalt ausgeübt hätten, das in der Verantwortung dieser Einzelnen liege und nicht in der des Staates. In der italienischen Verfassung, auf die Scajola 2 Monate vor Genua ein Eid geschworen hatte, heißt es im Artikel 28: Die Amtsträger und Angestellten des Staates und der öffentlichen Körperschaften sind strafrechtlich, zivilrechtlich und verwaltungsrechtlich für rechtswidrige Handlungen verantwortlich. In diesen Fällen erstreckt sich die zivile Haftung auf den Staat und die öffentlichen Körperschaften. Aber der Staat hat keine Schuld. Und die italienische Verfassung ist weniger wert als eine Talkshow. Und folglich ist es gerechtfertigt, dass die Sicherheitskräfte bei der Verteidigung der Fensterscheiben ihrer Väter die Köpfe ihrer Brüder einschlagen. Weil ihnen Straffreiheit garantiert ist. Weil sie sich beschweren, wenn die Verwaltung ihnen Untersuchungen wegen Verletzung des Persönlichkeitsrechts, Misshandlungen und sexuellen Missbrauch anhängt. Der Staat verteidigt sie und gliedert sie wieder in den Dienst ein. Auch ich zitiere Pasolini. Er sagte: Ich weiß, wer die Auftraggeber der Massaker sind. Ich weiß es. Aber ich habe keine Beweise. Ich weiß, wer die Auftraggeber der Massaker sind. Ich weiß, wer die sind, die mit dem Rauch aus 2 Wolkenkratzern das Massaker von Genua verdecken wollen. Und einen Krieg, der so ungerecht ist wie alle Kriege. Ein Krieg, der schon vor dem 11. September geplant war und vor dem G8-Gipfel. Ich weiß, wer mit dem Massaker von Genua die Gründe des Widerstands verdecken wollte. Ich weiß, wer mit den Black Blocs zeigen wollte, dass ohne Gewalt eine andere Welt nicht möglich ist. Ich weiß es. Aber ich habe keine Beweise. Wir haben Bilder. Die Bilder von Genua. Die Bilder der modernen Tragödie. Des Staunens. Ohne Sinn. Und ohne Katharsis. Dieses Why? Thank you. Genua 01 von Fausto Paravidino. Aus dem Italienischen von Georg Holzer. Mit Sandra Borgmann, Kathleen Gavlich, Sascha X, Iljan Kim, Jochen Langner, Florian Lukas, Götz Schulte und Thomas Birnstiel. Montage: Elke Tratnik. Ton: Markus Hassler. Musik: Hamann. Bearbeitung und Regie: Martin Zülker. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2004.